Kapitel 1 Die Vertreibungsfantasie Beschreibung des Treffens Das Landhaus Adlon am Lenitzsee war im November 2023 Ort eines außergewöhnlichen Treffens. Bei nasskaltem Winterwetter trafen sich in der Jugendstilvilla AfD-Funktionäre, rechtsextreme Ideologen, Politiker, Finanziers und Handlanger, abgedriftete Konservative aus der CDU und der Werteunion, darunter auch der Staatsrechtler und CDU-Mitglied Ulrich Vosgerau sowie der rechte Aktivist Erik Ahrens. Der Social-Media-Experte wird noch ab Kapitel 6 eine Rolle spielen. Sie trafen sich zur Vorstellung eines Masterplans des Ideologen der identitären Bewegung Martin Sellner, so stand es in dem Einladungsschreiben. Sellner, bei der Veranstaltung 34 Jahre, kommt aus Österreich und gilt auch in Deutschland und der Schweiz als einer der führenden rechtsextremen Ideologen und ist ein Kommunikationsprofi in den sozialen Netzwerken. Sein Ziel, die Bewahrung der ethnokulturellen Identität, die er durch einen Regime-Change von rechts durchsetzen will. Das Landhaus mit der offenen Front zum Wasser ist dem deutschen Fernsehpublikum nicht unbekannt. Der Serie Babylon Berlin, die auch den verzweifelten Abwehrkampf der Weimarer Republik gegen die Machtübernahme der Nazis zeigt, diente die Villa als Kulisse. Das gemeinwohlorientierte Medienhaus Korrektiv veröffentlichte zu dieser Veranstaltung am 10. Januar 2024 die Recherche mit dem Titel »Geheimplan gegen Deutschland«, die das Land in Aufruhr versetzte. Seither demonstrierten über 1 Million Menschen in Städten und Dörfern Deutschlands. Selbst in den neuen Bundesländern kam es zu den bisher größten Demonstrationen gegen die rechtsextremen und völkischen Ideen der AfD. In der Villa unweit des Wannsees besprachen die Teilnehmer die ethischen, rechtlichen und logistischen Möglichkeiten der Remigration, also Vertreibung, von Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund, darunter auch nicht assimilierte Staatsbürger, die in einem Jahrzehnteprojekt mit maßgeschneiderten Gesetzen und Anpassungsdruck dazu gebracht werden sollten, das Land zu verlassen. Da sich die Beteiligten klar waren, dass die Vertreibung von Staatsbürgern mit migrantischem Hintergrund ein Problem sei, schlug der Vortragende Sellner in der Diskussion um den Masterplan vor, legale Lösungen zu suchen, nicht assimilierte Staatsbürger dazu zu bringen, das Land zu verlassen. Der Österreicher mit den dunkelbraunen Haaren brachte sogar auch eine Musterstadt in Nordafrika ins Spiel, die die Vertriebenen aufnehmen sollte, darunter auch Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Sellner bestätigte das am 10. Januar 2024 gegenüber dem Stern. Das Hamburger Nachrichtenmagazin kommentierte Sellners Idee mit »ein Internierungslager für alle, die ihm nicht ins Weltbild passen«.